Der Präsident der Republik Dominica, Danilo Medina Sanchez, empfing am 16. August den außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter der DVJK in Kuba, Park Chang-yul, der als Regierungssondergesandter an der Präsidentenantrittsfeier teilnahm, zu einem Gespräch. Der Sondergesandter übermittelte dem dominikanischen Präsidenten die Grüße von Marschall Kim Jong-un. Der Gastgeber bedankte sich herzlich dafür und bat den koreanischen Botschafter darum, dem Marschall Kim Jong-un seinen herzlichen Glückwunsch auszurichten.